Guten Abend. Volksbefreiungsarmee heißen ja die Streitkräfte Pekings. Stehen Sie bald in Taipeh? Davon gehe ich jetzt erst einmal nicht aus. Im Prinzip gab es in der Rede, die Xi Jinping an die Taiwanesen gerichtet hat, auch nicht so wahnsinnig viel Neues. Also es ist keine neue Politik, die er da verkündet hat, also vorher militärische Intervention irgendwie ausgeschlossen war und dass er jetzt damit droht. Im Prinzip wiederholt er das, was seine Vorgänger auch schon über mehrere Jahre, Jahrzehnte gesagt haben. Man möchte eigentlich eine friedliche Wiedervereinigung, aber man möchte auch die militärische Intervention nicht ausschließen. Dann lassen wir uns das mal sortieren. Wie ernst zu nehmen ist diese Rede dann also? Ich würde mir jetzt um die Rede an sich, also dass es jetzt diese Rede gab, nicht so sehr die Gedanken machen. Das sehe ich eher gelassen. Nichtsdestotrotz ist die Situation in der Taiwanstraße sehr ernst. Also es ist nicht etwas, was ich verharmlosen möchte. Es gibt da einen Konflikt, der sich auch nicht gut lösen lässt. Was ist das für ein Konflikt? Das ist zwischen der Volksrepublik China, die Taiwan als ihr Territorium sieht, als eine Provinz, die zu China gehört, und die damit die Kommunistische Partei quasi die Wiederbelebung der chinesischen Nation realisieren kann, muss diese Provinz mit China wiedervereinigt werden. Das ist ein wichtiges Ziel, das kann man nicht einfach aufgeben. Und Taiwan ist de facto ein unabhängiger Staat und die überwiegende Mehrheit der Taiwanesen sieht Taiwan auch als einen unabhängigen Staat. Und das heißt, da gibt es erstmal keine Lösung. Auf der einen Seite das immer stärker werdende China und auf der anderen Seite halt ein demokratisches Taiwan, was einen gewissen Rückhalt von den USA hat, aber natürlich sich da konfrontiert sieht mit einer viel stärkeren Macht. Ja, und verschiebt sich da möglicherweise etwas dadurch, dass Xi Jinping ja jetzt noch fester im Sattel sitzt und die USA ja zuweilen eine Außenpolitik verfolgen, die ja wenig Wert auf die bisherigen Grundsätze legt? Ja, die Situation für Taiwan ist auf jeden Fall schwierig. Trump hat einige Sachen gemacht, die vorherige Präsidenten der USA nicht gemacht haben. Er hat mit Tsai Ing-wen, der taiwanesische Präsidenten, telefoniert. Aber er ist natürlich nicht der verlässlichste Partner. Was tut denn Peking derzeit, um sozusagen Taiwan zu destabilisieren? Die Hauptstrategie, die Peking zurzeit verfolgt, ist eine klassische Einheitsfrontstrategie, also zu versuchen, so viele Leute wie möglich in Taiwan als auch im Ausland davon zu überzeugen, dass Peking da die richtige Linie verfolgt und dass quasi jeder vernünftige Mensch für eine friedliche Wiedervereinigung ist und dass die einzigen, die dagegen sind, das sind ein paar Kräfte im Ausland, gegen die muss man radikal vorgehen und, so sagt er in seiner Rede, eine ganz kleine Minderheit an Leuten in Taiwan selbst, die für Separatismus sind. So, also die Hauptstrategie ist im Prinzip so darzustellen, dass das eine kleine Minderheit ist, die man irgendwie isolieren muss und auch isolieren kann. Also ich bin durchaus der Meinung, dass Peking und Xi Jinping weiterhin auf eine friedliche Wiedervereinigung hoffen. Also dass sich Taiwan der VR wieder mehr annähert und dass sie tatsächlich militärische Intervention nicht wollen in dem Sinne, aber dass sie es halt auch nicht ausschließen wollen. Würde Xi Jinping denn so weit gehen? Ich würde es nicht ausschließen. Je mehr Zeit verstreicht in den nächsten Jahren und je mehr er innenpolitisch unter Druck gerät von verschiedenen Kräften in der Regierung. Es ist relativ schwierig, da zu mutmaßen, was hinter den Kulissen abgeht. Aber Xi Jinping ist nicht jemand, der Taiwan verlieren möchte, in Anführungsstrichen. Also unter dem zum Beispiel Taiwan Unabhängigkeit erklärt. Also wenn es formelle Unabhängigkeitserklärung gäbe, das wäre zum Beispiel für Peking ein Zeitpunkt, um militärisch zu intervenieren. Aber auch, wenn er eventuell innenpolitisch unter Druck gerät. Das kann man relativ schwer abschätzen. Wie wichtig ist denn den Chinesen die Taiwan-Frage? Das ist deshalb schwer zu sagen, weil es relativ wenig Möglichkeiten gibt, dazu in China öffentliche, also Meinungsumfragen durchzuführen. Natürlich gibt es einige, die da sehr nationalistisch sind und die da mit der Regierung und mit der Kommunistischen Partei voll auf einer Linie sind und sagen, ja, natürlich, Taiwan ist ein Teil von China. Allerdings ist mein persönlicher Eindruck, und wie gesagt, das beruht nicht auf Umfragen, dass es den meisten Chinesen es möglicherweise nicht wert wäre, einen Krieg anzufangen dafür. Und wer in der Regierung hinter Xi Jinping hat sozusagen da ein Interesse, da den Druck auf Taiwan weiter zu erhöhen? traditionell wäre es vermutlich das Militär, aber das sind alles Mutmaßungen. Das heißt, ist Xi Jinping am Ende doch gar nicht so mächtig, dass er in dieser Frage da komplett freie Hand hat? Ich kann Ihnen nicht sagen, was hinter den Kulissen in der chinesischen Regierung stattfindet, aber meine persönliche Interpretation der Lage, was sich in den letzten Jahren abgespielt hat, ist das, was wir sehen, nicht zwangsläufig nur ein Zeichen von Stärke Xi Jinpings ist, sondern dass die Härte, mit der er gegen Gegner vorgegangen ist und auch weiterhin vorgeht, eher darauf hindeutet, dass er sich in seiner Situation auch bedroht fühlt. In welcher Situation befindet sich Taiwan eigentlich politisch und wirtschaftlich? De facto ist es ein unabhängiges Land mit seiner eigenen Regierung, seinem eigenen Wirtschaftssystem, eigenen Gerichten, das aber nur von einer winzigen Anzahl von anderen Ländern anerkannt wird. Also die USA kennen Taiwan nicht als eigenes Land an, Deutschland erkennt es nicht als eigenes Land an. Das heißt, es ist diplomatisch, bis auf ein paar wenige Länder, die Taiwan noch anerkennen, ist es isoliert. Wirtschaftlich ist Taiwan besser eingebunden, aber ist natürlich auch sehr, sehr abhängig von der Volksrepublik im wirtschaftlichen Sinne. Und wenn Peking in Taiwan tatsächlich einmarschieren wollte, könnte das überhaupt irgendjemand verhindern? Naja, wenn die USA glaubwürdig kommunizieren könnten, dass sie auf jeden Fall eingreifen würden, dann wäre es vermutlich aus chinesischer Sicht nochmal eine gewisse Abschreckung. Also wenn überhaupt, dann Washington. Ja. Und ist dieser Ton jetzt von Xi Jinping, diese Rede, die er gehalten hat, ist das ein Vorgeschmack auf eine möglicherweise schärfere chinesische Außenpolitik in den kommenden Jahren? Ja, die Außenpolitik von China hat sich ja schon relativ stetig verschärft. Ich würde jetzt diese eine Rede nicht als das absolute Zeichen dafür sehen, aber ich würde davon ausgehen, dass China auch weiterhin sich international in Außenbeziehungen stärker hervorheben wird und versuchen wird, stärker aufzutreten.